Bonjour. How many more languages would you like me to say that in? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. In wie vielen Sprachen möchtest du, dass ich es noch sage? I think 4 is enough. Ich denke, 4 sind genug. One day I need to count in how many languages I can say good morning. Eines Tages muss ich zählen, in wie viele Sprachen ich guten Morgen sagen kann. Now, I really like that verse 13 about testing. Ich mag Vers 13, wo es um die Prüfungen geht. Because it's a very, very rich verse. Denn es ist ein sehr tiefgründiger Vers. So now, we've seen that we need to react right. Wir haben gesehen, dass wir richtig reagieren müssen. Then we've also seen that God is faithful, so there's nothing to worry about in the middle of the testing. Und wir haben auch gesehen, dass Gott treu ist, so dass wir uns in der Mitte der Prüfung keine Sorgen machen müssen. Now Paul tells us that he will screen and filter the severity, nature and timing of every test or trial you face. Jetzt sagt uns Paulus in Vers 13 weiter, er wird die Schwere, die Art und den Zeitpunkt jeder Prüfung, die euch bevorsteht, prüfen und filtern. I've never ever heard this verse expressed so perfectly, poetically beautiful. Ich habe diesen Vers noch nie so poetisch, perfekt und schön formuliert gehört. So look, God basically in simple words is going to make sure that you will be able to bear it. In einfachen Worten, Gott stellt sicher, dass du sie ertragen kannst. Now, I know a lot of people that have gone through testing and they could not bear it. Ich kenne viele Menschen, die durch Prüfungen gegangen sind und sie nicht ertragen konnten. In fact, I've had people who told me that this is not true. Da waren sogar Leute, die mir sagten, dass dies nicht wahr ist. This verse is wrong. Dieser Vers ist falsch. Well, isn't it interesting when our life doesn't match the Bible that we question the Bible instead of question our lives? Ist es nicht interessant, dass wenn unser Leben nicht mit der Bibel übereinstimmt, wir die Bibel in Frage stellen, anstatt unser Leben zu hinterfragen? See, the Bible is very clear. Die Bibel ist sehr klar. That God himself will make sure that you can bear every trial you face. Dass Gott selbst dafür sorgt, dass du jede Prüfung, die dir begegnet, ertragen kannst. And we face any trial that we actually can bear. Und du jede Prüfung begegnest, die du tatsächlich ertragen kannst. Then do you know what it means? Weißt du, was das bedeutet? It means that we have to change something, not God lied. Es bedeutet, dass wir etwas ändern müssen, nicht dass Gott gelogen hat. Because if that's your approach, you have to question a lot of the Bible. Denn wenn das dein Ansatz ist, dann musst du vieles in der Bibel in Frage stellen. Yeah, I remember I was young. Ich erinnere mich, als ich noch jung war. One day I made a decision that I verbally expressed to God and before people. Eines Tages traf ich eine Entscheidung, die ich Gott und den Menschen verbal zum Ausdruck brachte. And this was the decision. Dies war die Entscheidung. That every single time if my life and the Bible disagrees, jedes Mal, wenn mein Leben und die Bibel nicht übereinstimmen, I will not question the Bible. Werde ich nicht die Bibel in Frage stellen. My life has to change. Mein Leben muss sich ändern. So God guarantees you that there will never be any testing in your life. Gott garantiert dir, dass es nie eine Prüfung in deinem Leben geben wird. That you cannot bear. Die du nicht ertragen kannst. But of course, if you go through the testing, whining, crying and complaining, playing the victim, you won't bear it. Wenn du aber durch die Prüfung gehst und dabei jammerst, weinst und dich beschwerst und das Opfer spielst, wirst du sie nicht ertragen. Of course, if you go through the testing focusing on the negative and the difficult instead of God's faithfulness, you will not bear it. Wenn du durch die Prüfung gehst und dich auf das Negative und die Schwierigkeiten konzentrierst, anstatt auf Gottes Treue, wirst du sie natürlich nicht ertragen. Now you cannot blame God anymore because you are the one who is responsible for that. Jetzt kannst du Gott nicht mehr die Schuld geben, denn du bist dafür verantwortlich. See, here comes in a choice to live by faith. Hier musst du dich entscheiden, dass du aus dem Glauben heraus lebst. If you, the moment you go through testing, say, thank you, Father, I know for sure that I can bear this, otherwise you would be a liar. Wenn du durch eine Prüfung gehst, sagst du genau in diesem Moment, danke, Vater, ich weiß ganz sicher, dass ich das ertragen kann, sonst wärst du ein Lügner. Do you know what would happen? Weißt du, was dann passiert? I tell you what, in that very instant, the pressure and the power of the testing changes. In diesem Moment verändert sich der Druck und die Kraft der Prüfung. There is something that I've taught my son Clayton from the very beginning, and he learned it better than some Christians learn in 20 years of Christian life. Es gibt etwas, das ich meinem Sohn Clayton von Anfang an beigebracht habe, und er hat es besser verstanden als manche Christen in 20 Jahren Christenleben. Here's what I taught him. Folgendes habe ich ihm erklärt. Attitude changes everything, and the only one who is responsible for the attitude is you. Die Einstellung ändert alles, und der einzige, der für die Einstellung verantwortlich ist, bist du selbst. So when he goes through a complicated time, a difficult time, wenn er eine schwierige Zeit durchmacht, durch harte Zeiten geht, or he has some consequences for a bad choice that he made, oder die Konsequenzen trägt, nachdem er eine schlechte Entscheidung getroffen hat, and now he's got a bad and a grumpy attitude, und jetzt eine schlechte und mürrische Einstellung dazu hat. I will immediately say to Clayton, with that attitude, you're only going to complicate things. Sage ich Clayton sofort, Clayton, mit dieser Einstellung machst du alles nur noch komplizierter. I said, now, you have given the power by God himself, the power of free will. Ich sage ihm, Gott hat dir die Macht des freien Willens gegeben. One of the most precious gifts that God could give to any man. Eine der wertvollsten Gaben, die Gott einem Menschen geben kann. And right now you have the choice to use that gift that God gave you. Jetzt hast du die Wahl, diese Gabe, die Gott dir gegeben hat, zu nutzen. And to change your attitude. Um deine Einstellung zu ändern. The moment you change your attitude, you will see 90% of the stress and the pressure of your problem is already disappeared. In dem Moment, in dem du deine Einstellung änderst, wirst du sehen, dass 90% des Stresses und des Drucks deines Problems bereits verschwunden sind. You know, I was shocked how quickly that kid picked it up. Ich war echt schockiert, wie schnell der Junge das begriffen hat. And then I see people. Dann sehe ich Menschen. Who are adults, who have been Christians and call themselves Christians for 10, 20 or more years. Die erwachsen sind, die seit 10, 20 oder mehr Jahren Christen sind und sich Christen nennen. And they keep having bad attitudes in trials and difficult situations. I thought, you will be immature the rest of your life. Und die in Prüfungen und schwierigen Situationen immer noch die falsche Einstellung haben. Da denke ich, du wirst für den Rest deines Lebens unreif sein. Now remember. Erinnere dich. You choose your attitude. Du selbst entscheidest über deine Einstellung. God has given you that incredible power. Gott hat dir diese einzigartige Macht gegeben. So change the attitude in the middle of the tribulation. Ändere mitten in der Bedrängnis deine Einstellung. And say, God, I thank you so much for the promise that I will be able to bear this. Und sage, Gott, ich danke dir so sehr für das Versprechen, dass ich in der Lage sein werde, dies zu ertragen. And you know what's gonna happen? Und was passiert dann? 90% of the stress and the pressure is already gone. 90% des Stresses und des Drucks sind schon weg. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.